Bayern 2 Hörspiel. Wir bringen nun das Hörspiel Döbeln von Andreas Jungwirth. Der Schauspieler und Schriftsteller erzählt von einer Theaterproduktion in der sächsischen Kleinstadt Döbeln im Frühjahr 1991. Der junge Österreicher Georg hat ein Engagement am Stadttheater erhalten. Er soll die männliche Hauptrolle in Georg Büchners Lions und Lena spielen. Doch die Arbeit am Stück wird zur Belastungsprobe für das gesamte Ensemble, als Gerüchte über die Schließung des Theaters aufkommen. Du verstehst mich nicht, das ist alles vollkommen irrelevant, vollkommener Schwachsinn. Wartet, ich komme mal zu euch hoch. Ich komme hier gerade mit der ganzen Scheiße nicht klar, okay? Erklärt mir mal jemand, warum wir das hier machen? Was du meinst, überhaupt? Ja, überhaupt. Das ist die Frage, die sich ein Schauspieler niemals stellen sollte. Scheiße. Veronika. Das ist doch alles total irre. Wir spielen hier Lions und Lena? Ich kapier's nicht. Ich weiß nicht, was du gegen Lions und Lena hast. Hans, gar nichts. Tolles Stück, aber warum? Hat das noch irgendwas mit der Welt da draußen zu tun? Ossis, Wessis, 20% Arbeitslosigkeit, lauter Typen in Springerstiefeln und dann der Fluss. Ja, total verseucht. Wieso eigentlich? Ich dachte, hier wurden quasi alle Betriebe geschlossen. Außerdem schau dir mal die Leute auf der Straße an. Die haben doch alle Angst. Ich weiß überhaupt nicht, wer hier irgendwie eine Revolution angezettelt haben soll. Und was stellst du dir vor? Weiß ich doch nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass für diesen Käse sich hier sicher niemand interessiert. Vielleicht hast du das Stück noch nicht verstanden. Ja, vielleicht. Ist aber egal. Schluss jetzt. Aus. Du verstehst mich nicht. Bitte, bitte mach jetzt nicht total zu. Und warum? Warum nicht? Ich bin ein freier Mensch. Okay, das bringt jetzt nichts mehr. Ja, richtig erkannt. Vorschlag, wir machen jetzt Schluss. Und wir sehen uns in alter Frische am Montag wieder. Veronika wollte nach Berlin. Ob ich mitkomme? Nein. Ob ich sie wenigstens zum Bahnhof begleite? Wir waren zu früh. Im Bahnhofsrestaurant gab es 7 oder 8 Tische mit jeweils 4 Stühlen. An jedem Tisch ein Mann mit Bier. Stumm. Nur Veronika und ich unterhielten uns. Sie hatten uns fest im Blick. Wir drehen uns auf 3 gleichzeitig um. 1, 2. Keiner drehte den Kopf weg. Es war aber keine Neugierde, auch keine Ablehnung. Kein Hass. Veronika sagte Apathie. Und in ihr brodelte es. Und wenn in diesem Augenblick nicht der Zug nach Berlin angesagt worden wäre, ich weiß nicht, hätte Veronika diese Menschen angebrüllt? Hätte sie wieder irgendwas platzen lassen? Am liebsten eine Bombe. Erleichtert atmete ich durch. Wir zahlten und gingen zum Bahnsteig. Dieses Restaurant muss auf die Bühne. So wie es ist. Und dann die Leute reden lassen. Ich schwöre dir, wir würden unglaubliches Zeugs erfahren. Als ich mich zurück auf den Weg in die Stadt machte, torkelte einer der Männer aus dem Restaurant. Früher lebte er hier unter anderen Voraussetzungen und mit einer anderen Perspektive. Ändert das alles? Und was ist das, was sich ändert? Können es diese Menschen überhaupt sagen? Wollen sie darüber reden, aber es fragt sie bloß keiner? Hat Veronika recht, wenn sie sagt, die wollen uns hier nicht? Was würde man wirklich erfahren, wenn sie auf einer Bühne stünden? Und ich weiß, dass ich schon so ein Gefühl entwickelt habe, wie ich bin besser dran. Ich komme da von außen. Ich hatte sozusagen innerlich so ein Besser-Wessi-Gefühl, glaube ich. Aber das hatte natürlich auch damit zu tun, dass ich so jung war. Ich glaube, man hat, wenn man jung ist, immer so ein Besser-Wessi-Gefühl. Aber das halt ganz schnell dort in der Stadt, da war sehr schnell eine triste Stimmung, gegen die man sich natürlich auch verwehren musste oder innerlich absetzen musste. Und das führte relativ schnell zu so einer Überheblichkeit. Samstag, der 5. Mai 1991. Ich in der neuen Bäckerei am Obermarkt. Plötzlich stand Sven vor mir. Klein, stämmig, schmale Lippen. Er zeigte auf meine riesigen Tüten mit dem Aufdruck Massa, ob ich im Intershop war. Ja, sollte ein Witz sein. Ich gab zu, heilfroh zu sein, dass Massa vor einer Woche dieses riesige Zelt aufgestellt hat, dass man dort alles kaufen kann. 27 Sorten Käse, Waschmaschinen, Jeans, Cornflakes, Plastikblumen, Sommerreifen, Wäscheständer, verpacktes Fleisch. Und ich habe nie so große Einkaufswegen gesehen. Sven lächelte wieder einfach nur. Er muss diese Dinge doch vermisst haben. Oder etwa nicht? Er zuckte mit den Schultern, als könnte er sich nicht erinnern. Wenig später fuhren wir mit seinem Skoda einfach los, hinaus aus der Stadt, zwischen Wiesen und Muldenufer. Wir stiegen bei einer Klosterruine aus, kehrten zu Mittag in einem Landgasthaus ein, wo ich meine erste Soljanka aß. Über schmale Straßen, durch Laubwälder. Sven fragte nach Wien. Erzählte von dir, dass ich dir jede Woche mehrmals schreibe. Ich wollte wissen, wie das am Theater war, die ersten Monate nach der Wende. Er erzählte, wie der Intendant, als einziger Intendant eines Theaters in der Ex-DDR, die Vertrauensfrage gestellt hat. Warum? Stasi? Aber Sven wollte lieber davon reden, dass er gerne nach Schweden fahren möchte. Warum Schweden? Weil Schwule es dort einfach hätten. Niemand fände etwas Besonderes daran. Wie war das? Schwul in der DDR. Man hat es irgendwie gelebt, aber es wurde nicht darüber geredet. Sven erzählte von Coming Out, dem einzigen schwulen Film der DDR, der am Tag des Mauerfalls Premiere hatte. Natürlich hat sich kein Mensch dafür interessiert. Wie ich zum ersten Mal auf einer Bank im Wiener Rathauspark saß, und er auf einer Bank im Berliner Friedrichshain. Wie seine Eltern darauf reagiert haben, dass er schwul ist, wie meine. Beide hatten nicht die geringste Ahnung. Oh Gott, ich könnte lieben, warum nicht? Man geht ja so einsam und tastet nach einer Hand, die einen hielte, bis die Leichenfrau die Hände auseinandernehme und sie jedem über der Brust falte. Aber warum steckt man einen Nagel durch zwei Hände, die sich nicht suchten? Was hat meine arme Hand getan? Aber er soll ja ein wahrer Don Carlos sein. Aber ein Mann! Was denn? Was soll das jetzt? Das ist ein Angebot, oder? Nee, nein, Quatsch. Gut, wenn wir schon mal unterbrochen haben. Paula. Armes Kind, wie bleich sie sind und so weiter, mach es mit einer Spur Ironie. Ja, aber bin ich nicht ganz auf ihrer Seite? Ja und nein. Natürlich ist sie loyal, aber sie will ja auch, dass die Ordnung aufrechterhalten bleibt. Die füreinander Bestimmten sollen einander finden. Die Jungen gehen in den Widerstand, die Alten bauen am System oder nehmen es so hin. Hörst du mir zu, Veronika? Ja, ich sehe, du hast dir über das Wochenende nochmal Gedanken gemacht. Toll. Das war auch mit einer Spur Ironie. Mein Gott, könnt ihr das beenden? Von mir aus. Danke. Aber die Gouvernante sagt am Schluss der Szene, ich hab was im Kopf, wir wollen sehen, komm. Sie entwirft den Plan zur Flucht. Obwohl sie jetzt sagt, fliehen wir. Da hast du recht, Paula. Am Ende führt die Gouvernante Lena genau dorthin. Ja, aber ohne Absicht, ohne überhaupt etwas dafür zu können. Was sagst du, Veronika? Ich brauche eine Zigarettenpause. Ihr habt es echt nicht einfach miteinander. Hm. Hör auf. Sag, wie war es eigentlich mit dem Typen in Berlin? Ja. Er griff ins Klo. Apropos Typ. Was? Du bist echt sowas vom blind da, auf der anderen Straßenseite. Hi. Hey. Hi. Habt ihr schon das Neueste gehört? Nee. Was? Sie wollen schließen. Was? Ja, das Theater. Aus und vorbei. Das heißt, sie wollen den Intendanten entlassen. Und der Intendant ist überzeugt, dass sie eigentlich das ganze Haus abwickeln wollen. Ich lach mich kaputt. Wer sagt das? Ich war eben im Sekretariat. Ende der Spielzeit. Im September geht der Vorhang einfach nicht mehr hoch. Hans hatte von der drohenden Schließung gewusst. Aber es sei nur ein Gerücht. Schon vor einem Jahr, unmittelbar nach der Wende, war darüber gesprochen worden. Auch diesmal würde sich alles im Sand verlaufen. Karin, Ich habe keine Ahnung, was in diesem Augenblick passiert ist. Ich sagte nein. alle Köpfe flogen herum und starrten mich an. Und ich fing einfach an zu reden. Erst leise, aufgeregt, mit Herzklopfen, aber dann mit immer festerer Stimme. Wir können doch nicht tatenlos zusehen. Wir müssen doch etwas unternehmen, das geht doch so nicht. Und ich begann mich in Rage zu reden. Ja, vielleicht hast du recht, Veronika, vielleicht interessiert Leonce und Lena tatsächlich niemanden. Hans wurde nervös. Er ließ mich aber weiterreden. Als erstes forderte ich eine Vollversammlung. Der Intendant müsse Stellung beziehen. Ein verantwortlicher Politiker müsse eingeladen werden. Alle sahen mich verblüfft an. So hatten sie mich noch nie erlebt. Ja, als dieses Gerücht aufkam, das war so ein Moment, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, da wächst das Ensemble zusammen. Plötzlich hatten wir sowas wie ein gemeinsames Thema. Und es gab etwas in mir, als würde ich mich da jetzt verantwortlich fühlen, weil alle anderen den Mund hielten. Und ich musste den Mund aufmachen. Und das war für mich auch ein Zeichen, das ist jetzt meine Welt. Für die will ich kämpfen. Egal ob Döbeln oder was auch immer. 1. Mai 1991. Liebe Karin, eigentlich soll ich mit niemandem darüber sprechen, warum auch immer. Und abgesehen davon, dass ich dir über meinen heutigen Besuch bei Paula schreibe, habe ich sonst wirklich niemandem davon erzählt. Paula wohnt auf einer Anhöhe, in einer der heruntergekommenen Villen, unmittelbar hinter der neuen Tankstelle. Dort hoffte ich Blumen. Früher meldete ich mich am 1. Mai krank. Oder ich sagte, ich fahre zu Verwandten. In Wahrheit schloss ich mich den ganzen Tag in meiner Wohnung ein. Ihre Wohnung ist voll mit dunklen, schweren Möbeln. In einer Vitrine stapeln sich Sammeltassen. Daneben steht eine Fotografie in einem Goldrahmen. Ein Mann, Ende 20, mit einem markanten Kinn. Die Mai-Demonstration am Obermarkt konnte man bis dorthin hören. Bei meinen Eltern gab es immer Blumen. Lilien. Nachdem unsere Schraubenfabrik ein volkseigener Betrieb geworden war. Alles zerstört oder verloren gegangen. Das Haus in Weimar war voller Antiquitäten. Wir hatten sogar eine Version der Toteninsel von Caspar David Friedrich. Und wo ist das Bild jetzt? Keine Ahnung. Meine Eltern starben, als ich 10 war. Danach kam es weg. Nach der Enteignung begannen meine Eltern Selbstmord. Sie wollten auch mir ein Leben im Sozialismus ersparen, aber... Aber? Ich wurde aber rechtzeitig gefunden. Danach war alles anders. Und ich musste ziemlich viel begreifen. Ich habe sie gestern bei dieser Versammlung beobachtet. Sie sollten Politiker werden. Sind das wirklich nur Gerüchte? Ich weiß es nicht. Es ist seltsam. Kämpfen Sie. Sie sind jung, kämpfen Sie. Wir mussten in letzter Zeit so viel. Wieder einmal mussten wir so viel begreifen. Georg, ich... Döbeln, den 3. Mai 1991. Liebe Karin, es heißt, Ärzte, parteinahe und Stasi-Mitarbeiter hatten zu DDR-Zeiten ein Telefon. Diese Logik kann ich als Wessi sofort nachvollziehen. Und nach wie vor dauert es ewig, bis man einen eigenen Anschluss bekommt. Also telefoniere ich noch immer von der Pforte des Theaters aus. Der dicke Pförtner sitzt da mit Kontrollblick auf die Uhr. Deshalb konnte ich auch deine Frage nicht ordentlich beantworten, warum ich unbedingt dieses Theater retten will. Aber seit heute Morgen ist die Sache wieder vom Tisch. Der Intendant erklärte vor versammelter Mannschaft, was Hans die ganze Zeit über behauptet hat. Nur Gerüchte. Und er warnte uns, diesen Unsinn weiterzutragen. Außerdem habe ich keine Lust, sich weiter damit auseinanderzusetzen. Ich werde mich indessen in das Gras legen und meine Nase oben zwischen den Halmen herausblühen lassen und romantische Empfindungen beziehen, wenn die Bienen und Schmetterlinge sich darauf wiegen wie auf einer Rose. Leonce, was ist denn? Text vergessen. Mir ist diese ganze Sache schleierhaft. Ach, Georg, die Sache ist doch geklärt. So, als sollte nicht darüber gesprochen werden. Weil es nichts zu besprechen gibt. Es geht weiter. Sag mal, hast du das über die Haushaltslage Land Sachsen gelesen? Die Einsparungen? Die 3% Kulturausgaben werden nicht gekürzt. Und was, wenn der Intendant einfach nur die Aufgabe hat, das Haus mit möglichst wenig Widerstand abzuwickeln? Ach, das ist doch Schwachsinn. Wieso? Du stellst ihm da was. Wieso nicht? Weil wir diese Scheiße die letzten 40 Jahre hatten. Diese Unterstellungen, Vermutungen, Nahelegungen. Und warum? Ja, warum, warum, warum? Ja, warum, warum? Ich weiß es doch auch nicht. Ich war nicht dabei. Scheiße. Und weißt du, was ich glaube? Was? Du setzt deine Energie falsch ein. Du solltest dich lieb mit Leons beschäftigen. Deshalb bist du hier, oder? Und dann euch alle. Ich lasse mir diese Produktion nicht mehr stören. Ich habe 10 Jahre lang dafür gekämpft. Frieses. Was, Leons und Lena? Nee, kommt nicht in Frage. Der Intendant? Genau, derselbe Intendant, der jetzt Ja gesagt hat. Zu DDR-Zeiten war das Stück zu politisch. Feigling. Nein, Georg. Ich hätte meine Energie falsch eingesetzt. Und er hat mich geschützt, vor mir selbst. Dafür bin ich ihm dankbar. Verstehst du? Aber ich glaube, das ist aus heutiger Sicht auch anders. Ich glaube, aus heutiger Sicht, wenn man selber Mitte 40 ist, hat man wahrscheinlich viele Situationen erlebt, wo man ähnlich, also auch ohne Diktatur, ähnliche Kompromisse eingeht oder vor Konsequenzen Angst hat. Und das hat man als Anfang 20-Jähriger, glaube ich, stellt man sich das anders vor. Ich war damals irgendwie wütend auf ihn. Nach dem Tod meiner Eltern kam ich in ein Kinderheim in Jena. Eine reine Zuchtanstalt. Für die geringsten Vergehen musste ich nachts in eine Kammer ohne Bett. Nur eine alte, mottenzerfressene Militärdecke. Ich erfand Figuren, mit denen ich mich unterhielt, als wären sie wirklich. Jede mit eigener Geschichte und einer eigenen Stimme. Zum Beispiel der Junge, den ich vom ersten Stock des Hauses meiner Eltern aus, jenseits des Zaunes, auf der Straße mit einem roten Ball spielen sah. Einen ganzen Sommer lang. Am Ende des Sommers war er weg. Er war verschwunden. Und ich hatte nie etwas über ihn erfahren. Oder eine Lehrerin, die eines Tages ihre Maske ablegen würde. Und darunter würde sich das Gesicht meiner Mutter zeigen. In der DDR konnte man mit 16 an einer Schauspielschule aufgenommen werden. Also stahl ich mich ein paar Wochen nach meinem Geburtstag aus dem Haus und fuhr nach Leipzig. Als man mich an der Hans-Otto-Schule fragte, von wem das Stück gewesen wäre, aus dem ich mit Männer-, Frauen- und Kinderstimmen vorgesprochen hatte, log ich. Ich habe den Namen des Autors vergessen. Ich fürchtete, dass sie mich für verrückt erklären würden. Was war ja auch verrückt. Liebe Karin, nach meinem Disput mit Hans herrschte den Rest der Woche eine konzentrierte Arbeitsstimmung, aber mir gegenüber war Hans distanziert. Mehrmals wollte ich noch mit ihm reden, mich entschuldigen, aber er blockte ab. Ich war froh, als die Woche vorüber war und als am Freitag Veronika sagte, komm mit nach Berlin, stimmte ich sofort zu. Veronika hat eine Erdgeschoss-Hinterhofwohnung in Kreuzberg. Dunkel, feucht und billig. Nächste U-Bahn, Cottbusser Tor. Laut, schmutzig, Penner, Drogen, Blaulicht. Die ganze Nacht. Veronika traf sich mit Griff ins Klo und ich zog alleine durch die Stadt. Potsdamer Platz. Von dort zum Brandenburger Tor. Dunkel stand es in Nacht, ging langsam durch und hatte, wie erwartet, ein erhabenes Gefühl. Ich fuhr U-Bahn und stieg am Neulendorfplatz aus. In der Motzstraße hockte ich mich in den Knast. Die meisten Gäste tauchten erst nach Mitternacht auf. Dresscode Leder. Manche trugen bloß ein Armband, andere waren in Vollmontur. Boots, Schildkappe, Handschuhe, Schnauzer. Der Türsteher hatte mich wohl nur eingelassen, weil ich jung war. Techno wummerte. Ein Gin Tonic bitte. Gin Tonic? Für eine Bestellung musste man brüllen. Noch ein Gin Tonic. Nach 3 Gin Tonics stieg ich die Treppe in den Keller hinunter. Hinter der Eisentür war die Musik leiser. Von irgendwoher drang ein wenig Licht in die Gänge. Gesichter erkannte man aber nur, wenn sie ein paar Zentimeter vor einem auftauchten. Rechts und links vergitterte Abteile. In Wien war ich 2-mal in einem Darkroom gewesen. Jedes Mal hatte ich rechtzeitig wieder die Flucht ergriffen. Ich hätte nicht gewusst, wie ich über der Erde leben sollte, wenn ich mich hier unten von dem ergreifen lasse. Diesmal hatte ich genug Alkoholintus, um nicht über später nachzudenken. Ich wollte es. Ich wartete. Dann wehrte ich die Hände nicht ab, die mich in einen Winkel zogen. Ein sonderbares Ding um die Liebe. Man liegt ein Jahr lang schlafwandelnd zu Bette und an einem schönen Morgen wacht man auf, trinkt ein Glas Wasser, zieht seine Kleider an und fährt sich mit der Hand über die Stirn und besinnt sich und besinnt sich. Irgendwann ließen die Hände wieder von mir ab. Ich wusch mir mein verschwitztes Gesicht und trat auf die Straße. Oh, die kühle Nachtluft erfrischte mich. An meinem Hemd fehlte ein Knopf. Ich fragte mich, wo ich einen neuen herbekomme. Es war fast 2:30, als ich Veronikas Küche betrat. Es brannte noch Licht. Sie saß am Tisch und rauchte. Und? Ich glaube, sie hat geweint. Alles klar. Und bei dir? Keiner gab dem anderen Antwort. Dann gingen wir schlafen. Gegen Mittag tastete ich mich in die Küche, setzte Espresso auf und brachte Veronika Kaffee ans Bett. Ja, ganz frisch. Warum sind Männer wie du immer schwul? Soll ich dir mal was Verrücktes sagen? Na los, sag. Ich fahr gern nach Döbeln. Ja, schau nicht so, echt? Ehrlich, ich freu mich. Wo sind denn meine Zigaretten? Hier. Naja, es ist so. Wie ist es? Ich habe halt immer extreme Widerstände. Keine Ahnung, woher das kommt. Oder ich habe vielleicht eine Ahnung, aber egal. Jedenfalls ist es immer dasselbe. Neue Umgebung, neue Rolle, neuer Typ. Ich reagiere erstmal mit Widerstand. Automatisierte Reaktion, sagt mein Therapeut. Aber die Ängste sind nicht real. Ich habe da ein reines Kopfkino am Laufen. Das darf man aber nicht ernst nehmen. Ist alles nicht so wichtig, okay? Kann man da nichts machen? Doch, in Therapie gehen. Hilft aber auch nichts. Trotzdem. Okay, brechen wir auf? Och, ich würde viel lieber hierbleiben. Echt, ich krieg langsam Angst. Ich krieg Angst, dass ich den Leons nicht schaffe. Dass ich das nicht hinkrieg. Dass ich Scheiße baue. Das ist doch ein umgebauter Trabi. Ein Trabi Wartburg ist was anderes. Meine Eltern zum Beispiel, ja, die haben ein Wochenende. Sven und ich fahren jetzt immer öfter mit dem Skoda aus Döbeln hinaus. Weißt du, was die dafür bezahlt haben? An probenfreien Nachmittagen, nachts, am Wochenende. Die haben bezahlt. Manchmal sprechen wir Dialogstellen aus Leons und Lena. Wir hören Musik, was eben so im Radio kommt. I'm just a simple man. I have to do the simple. Ich öffne das Fenster. Strecke die Hand hinaus, greife nach der Nachtluft. Oder Sven bringt mir ein FDJ-Lied bei. Holding out your hand. Tolles Lied ist das. Was ist das? Also, ich habe auch ein tolles Lied. Du hast ja ein Ziel vor den Augen. Kennst du? Nee. Damit du in der Welt dich nicht irrst. Damit du weißt, was du machen sollst. Damit du einmal besser leben wirst. Und jetzt kommt das Beste, was allen die Welt und jedem die Sonne. Fröhliche Herzen, strahlendes Glied, strahlender Blick. Gestern hielten wir vor unserer Ausfahrt noch an der Tankstelle. Gerade öffnete sich die Schiebetüre des Tankshops. Erst erkannte ich Paula nicht. Sie kam mit einer Flasche Wodka heraus, stopfte sie unter ihre Jacke und verschwand rasch Richtung Wohnung. Wusstest du das nicht? Dass Paula trinkt, nein. Trinkt sie schon lange? Ich kenne sie nur so. Aber ich misch mich da nicht ein. Gegen Mitternacht näherten wir uns wieder Döbeln. Die letzte halbe Stunde war überhaupt kein Wort mehr gefallen. Das Radio war aus, an meinen dritten Besuch bei Paula denken. Sie hatte mir von dem Mann auf dem Bild im goldenen Rahmen erzählt. Er war auch Schauspieler. Aber er verließ das Theater. Er wollte, dass Paula es auch tut. Aber sie hat sich gegen ihn entschieden. Bereut millionenfach. Ein einziges Mal habe sie versucht, wieder mit ihm Kontakt aufzunehmen. Zu spät. Er lebte bereits im Westen. Abgehauen. Einfach gegangen, ohne sich zu verabschieden. Aber warum sollte Trinkerei immer mit einer unerfüllten Liebesgeschichte zu tun haben? Ich schaute Sven von der Seite an. Warum kümmert er sich eigentlich nicht darum, dass Paula säuft? Aber stattdessen fragte ich, ob ich heute Nacht bei ihm schlafen kann. 10 Minuten später, Plattenbau. 3. Etage, Tür Nummer 15. Eine Einzimmerwohnung, in der, anders als bei Paula, alles penibel geordnet ist. Auf Kante, Laminat, kein Ding zu viel, für alles gibt es einen Platz. Nackte Wände, kein Staub. Es roch nach Putzmittel. Wir zogen uns aus, legten uns aufs gemachte Bett. Es dauerte eine Weile, aber schließlich berührten wir einander. Erst zögerlich. Er ist nicht mein Typ. Er ist absolut nicht mein Typ. Bei jedem Versuch, ihn zu küssen, drehte er den Kopf weg. Aber ich wollte das tun. Heute. Vielleicht auch schon früher, keine Ahnung. Ich zwang mich an nichts zu denken. Als er duschte, zog ich mich an. Als ich ging, hielt er mich nicht zurück. Als ich auf der Straße stand, hatte ich keine Ahnung. Ich ging quer durch die Stadt. Froh, mich zu entfernen. Auf der Brücke, hinter der sich der Fluss in zwei Arme teilt, bleib ich stehen. Ein Motorrad knattert vorbei. Ich sehe ihm nach, bis es um die nächste Ecke verschwindet. Georg! Oh, bin ich erschrocken. Du bist noch unterwegs? Oh, ja, ich konnte nicht schlafen. Solltest du aber. Morgen ist der erste Durchlauf. Ich fürchte, ich kann genau deswegen nicht schlafen. Du hast keinen Grund. Wirklich. Ich bin sicher, das wird sehr gut. Danke. Aber... Darf ich dir einen Ratschlag geben? Zieh weiter. Such dir ein besseres Haus. Ich sage dir das nur, weil wir jetzt alleine sind. Weil es so spät nachts ist. Und weil ich dich mag. Warum gehst du nicht weg? Warum? Ja, warum? Ich bin hier so gestrandet wie Paula, Sven, wie alle anderen. Die, die nach Döbeln gekommen sind, kommen hier nicht mehr weg. Da ändern auch die neuen Zeiten nichts. Hörst du das? Was? Psst. Das bist du. Still! Was ist das? Ratten. Ratten? Ja, im Fluss. Unter der Brücke. Warum bist du in Döbeln? Irgendwann war ich hier. Das heißt gar nichts. Was willst du wissen? Meine Lebensgeschichte? Scheiß drauf. Ein Leben in einer Diktatur zählt nicht. Aber das weiß man erst danach. Aber du könntest doch... Nein. Ich komme schon seit Jahren hierher. Nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Willst du mich verfolgt? Nein. Ehrlich? Warum sollte ich nicht ehrlich sein? Ja, schon gut. Wir musizieren auch nur ein wenig miteinander. Aber wenn sie jetzt überall Filter einbauen und Kläranlagen... Was wird dann mit meinen Ratten passieren? Ach, es funktioniert nicht. Was? Ja, alles. Was ist irgendwie los? Ja, ich weiß auch nicht. Mann, auf der Bühne ist es komisch. Ich kann an alles denken. Ja, jeden Schritt, den die Figur tut, jede Szene ist mir klar. Aber ich kann es nicht umsetzen. Ich bin immer... Weißt du was? Du denkst zu viel. Ey, mach mich nicht wahnsinnig. Was soll ich denn stattdessen? Es empfinden? Kopf, Bauch, Einklang... Vielleicht solltest du vor dem Auftritt ein paar Übungen machen. Oh. Ja, hol dich runter. Komm zu dir, atme durch. Du bist nicht die Erste, die mir das sagt. Sagt Sven das auch? Wieso Sven? Wo fahrt ihr da eigentlich immer hin? Sag. Na, nur so rum. Hm? Und warum mit ihm? Weil er ein Auto hat? Hör auf. Weißt du, was wir heute machen? Wir gehen tanzen. Wir tanzen uns den Verstand weg, so lange, bis dein Kopf völlig leer ist. Bisher hatten wir nur in der Zeitung davon gelesen und die Debatten im Radio gehört. Von Angriffen auf Asylantenheime in Lasny, Neonazi-Aufmärschen in Grimma und einem rechten Überfall auf eine Schwulenkneipe in Leipzig. Plötzlich waren sie da, mitten in der Menge. Vier oder fünf junge Typen mit Glatze und Springerstiefeln. Sie brüllten sich die Seele aus dem Leib. Alle anderen hüpften über die Tanzfläche Niemand schien es zu stören. Ich brüllte Veronika ins Ohr. Ich geh dahin. Und dann? Sie hielt mich am Handgelenk fest. Sie schüttelte den Kopf. Sie hatte Angst. Ich habe festgestellt, auch im Nachhinein, dass ich davon zum Beispiel im Briefen ganz wenig erzählt hatte. Und mir das im Nachhinein oder eigentlich gar nichts erzählt hatte. Und im Nachhinein mir erklärt habe, ich wollte sozusagen in meinen Briefen an meine Freunde und Verwandten in Österreich von dieser Geschichte nichts berichten. Das würde ich ein bisschen dazu neigen, dieses Döbel, dieses Provinznest als ein bisschen eine schönere Welt darzustellen, als sie wirklich ist, weil das natürlich, was ich nach Wien geschrieben habe, auch etwas über mein gelungenes Leben in Deutschland erzählen sollte. Und echt im Nachhinein glaube ich, ich habe da einiges ausgeblendet. Ich habe da einiges einfach nicht erzählt. Döbeln, 1. Juni 1991. Liebe Karin, den ganzen Tag über technische Einrichtungen, Probe erst abends, erstmals im Bühnenbild. Niemand erwartet, dass irgendwas funktioniert. Nicht nur deswegen bin ich entspannt. Auch das Gespräch mit Veronika, das Tanzen, die Hilflosigkeit, die Flucht aus der Disco, die halbe Nacht über diese ganze Neonazi-Scheiße gesprochen. Am nächsten Tag war ich erschöpft, leer, tat einfach. Eins nach dem anderen. Hörte auf mein Gegenüber, als würde ich zum ersten Mal hören, was Lena sagt, was Valerio sagt. Tat das Folgerichtige. Und die Schlussszene, die wir noch nie geprobt hatten, ergab sich wie von selbst. Ohne darüber nachzudenken, hatte ich die ganze Zeit über meinen Leonce dorthin manövriert. Ich dirigiere an. Der Prinz! Der Prinz, mein Sohn, ich bin verloren, ich bin betrogen. Wer ist die Person? Ich lasse alles für ungültig erklären. Die Prinzessin. Lena? Leonce? Elena, ich glaube, das war die Flucht ins Paradies. Ich bin betrogen. Ich bin betrogen. Oh, Zufall. Oh, Vorsehung. Ich muss lachen. Eure Ohrheiten sind wahrhaftig durch einen Zufall einander zugefallen. Meine Kinder, ich bin gerührt. Ich weiß mich vor Rührung kaum zu lassen. Dass meine alten Augen endlich das sehen konnten. Ein irrender Königssohn. Jetzt sterbe ich ruhig. Döbeln am Montag, den 6. Juni 1991. Letzte Probenwoche. Als ich morgens ins Theater kam, herrschte totale Aufregung und ein einziges Durcheinander. Ich war offenbar der Einzige, der noch nichts davon wusste. Aus für Theater, titelte heute der Döbelner Anzeiger. Alle 75 Mitarbeiter waren da, Techniker, die Leute aus dem Büro, aus den Werkstätten, das gesamte Ensemble, auch die Kulturamtsleiterin. Unter Tränen sagte sie, ein Diktat aus Dresden. Die Landeshauptstadt sei nicht mehr bereit, die erforderlichen 5 Millionen Mark zu zahlen. Sie faselte was von Tarifverhandlungen, die neue Verträge vorsehen, mit Lohnanpassungen an westdeutsche Verhältnisse. Bis zu 60% mehr Lohnkosten bricht uns das Genick. Das können wir nicht stemmen. Sie bedauert ihre schwerste Aufgabe im Amt. Wie wichtig die Kultur, gerade jetzt. Aber ohne Dresden. Eine ganz einfache Rechnung. Schluss. Aus. Es gab nichts mehr zu sagen. Die können jetzt fragen und sagen, so viel sie wollen. Nichts würde was ändern. Warum dachte ich die und nicht wir? Und jetzt? Die Frage stellt sich nicht. Am Freitag ist Premiere. Wir probieren, wir bringen das zu Ende. Disziplin. Döbeln, Donnerstag, den 9. Juni 1991. Liebe Karin, ich sitze in der Garderobe und bin erschöpft. Gerade war Generalprobe. Einiges lief schief, also wird morgen alles klappen. Die letzten Tage waren hart. Wir probten nahezu ohne Pause. Über das, was wir am Montag erfahren hatten, wurde kaum gesprochen. Wir hatten einfach keine Zeit, keine Lust, keinen Mut, keinen was auch immer. In den Medien wird nun täglich über die Schließung des Theaters berichtet. Bis vergangenen Montag lief der Vorverkauf für Leonce und Lena schleppend, sodass wir am Ende Veronika recht geben hätten müssen. Wer will sich das ansehen? Aber jetzt ist die Premiere restlos ausverkauft. Was ist denn danach machen? Was nicht. Doch, ich weiß schon, ich will zurück nach Österreich. Mich bewerben, ein anderes Theater finden. Was ist? Was soll sein? Du schaust so. Ja. Willst du jetzt wissen, wie es mit uns weitergeht? Ich hab dich mal gefragt, warum du nach Döbeln gekommen bist. Du hast nur gelacht. Wenn ich darüber nachdenke, dann klingt das auch wie ein Witz. Du gibst mir auf nichts eine Antwort. Merkst du das eigentlich? Was soll das jetzt? Was gibt's daran nicht zu verstehen? Ich frag dich, warum du nach Döbeln gekommen bist. Darauf muss es doch eine Antwort geben, ne? Ja. Ja, irgendeine Geschichte. Also? Und nicht nur dieses ewige Lachen. Hör mir mal zu. Ja, würde ich. Wenn du was Vernünftiges sagst. Meine Güte. Oh, jetzt sei doch nicht so zickig. Will ich doch gerade. Was? Was sagen? Also? Warum bist du hierher? Oh. Du kannst jetzt echt nicht mit einer Gegenfrage antworten. Also hierher zu kommen ist auch nicht das Problem. Man hat Arbeit, jemand sagt, du kannst Lyon spielen, du wolltest woanders hin. Ja, was ist dann das Problem? Hier wieder wegzukommen. Dafür gibt es Züge? Ja, gibt es. Autos auch, Busse. Und vielleicht bauen sie ja auch irgendwann mal einen Flughafen. Sehr witzig. Trotzdem, du wirst schon sehen. das hat Hans mir auch mal gesagt. Man kommt hier nicht weg. Weißt du, was ich denke? Ja, du wirst es mir ja gleich sagen. Ja, ihr habt euch auf diesen Spruch geeinigt, ja? Ihr alle hier. Damit ihr es euch nie beweisen müsst. Wo ist meine Unterhose? Willst du nicht bleiben? Nein. Ich gehe. Ich gehe, um dir zu beweisen, dass man gehen kann. Wenn du bleibst, dann erzähle ich dir, warum ich hier bin. Nein. Zu spät. Och. Der Intendant trat vor den Vorhang. Mit zitternder Stimme las er eine Petition vor, in der die Kulturpolitik des Landes Sachsen gegeißelt wird. Ich war schon die ganze Zeit im Bühnenbild auf- und abgegangen. Als der Beifall nach seiner Rede abzuebben begann, legte ich mich auf die Bank, die in 90 Grad zum Bühnenportal stand. Mein Herz schlug schneller. Stille. Scheinwerfer knackten über mir. Dann rauschte der Vorhang. Mein Herr, sehen Sie diese Hand voll Sand? Sehen Sie jetzt diese Hand voll Sand? Jetzt werfe ich sie in die Höhe. Wollen wir wetten? Wie viel Körnchen habe ich jetzt auf dem Handrücken? Grad? Oder ungrad? Wollen Sie nicht wetten? Sind Sie ein Heide? Glauben Sie an Gott? Warum antworten Sie nicht? Später, als Leons und Lenas Köpfe sich zögerlich nähern. Stopp. Vielleicht doch nicht. Ich bewege meinen Kopf vor. Lena zuckt zurück. Ich erstarre. Aber dann kommt Lena auf mich zu. Ich atme ein. Halte den Atem an. Wenige Zentimeter vor meinem Mund zögert Veronika nochmal. Ich sehe Lenas Augen mein Gesicht abtasten. Soll sie wirklich? Dann schließt Veronika die Augen. Bereit. Aber ehe ich meine Lippen auf ihre drücke, öffnet Lena die Augen wieder und Leonce spürt ihre sanften, trockenen Lippen auf seinen, als fiel denen im Zuschauerraum ein Stein vom Herzen. Aber es war nur ein Hauch. Nein! Lass mich! Zu viel! Mein ganzes Sein ist in diesem einen Augenblick. Die Vorstellung war toll. Sie war wirklich toll, die Premiere von Leonce und Lena. Also wir sind geflogen, es gab eine wahnsinnige Aufmerksamkeit. Und ich glaube, wir waren da nie in keiner Probe besser als an diesem Abend. Und das war, glaube ich, für mich auch als Schauspieler so ein Moment, wo ich danach öfters gedacht habe, ja, so muss es sein, kommt aber so bald nicht wieder. Und das war die eine Seite des Abends, die andere Seite war dann, die Premierenfeier, die, also es war sozusagen quasi wie ein Abgesang, es war so ein Abfeiern von etwas, von dem man auch wusste, es ist jetzt bald zu Ende. Und ich erinnere mich auch noch, dass, weiß ich auch noch, eine Situation, wo ich plötzlich dachte, wo ist eigentlich Paula? Sven war bei der Stasi. Bist du besoffen? Ja, trotzdem. Er sagt das. Er hat ein Telefon. Wie bitte? Ja, er hat ein orangefarbenes DDR-Telefon. Ärzte, parteinahe und Stasi hatten ein Telefon. Und Arzt ist der keiner. Spinnst du? Ja. Entschuldige mal, du wolltest wissen, wer bei der Stasi war. Mann, scheiße, das war ein doofes Spiel, verdammt. Außerdem, weil er ein Telefon hat, ist das alles? Na, und er sagt nichts über sich. Er sagt nichts über sich. Man kann... Ach Gott, vergiss es. Ich bin besoffen. Vielleicht will er einfach nur ficken. Und? Abgesehen davon ist mir scheißegal, ob er bei der Stasi war oder nicht. Er hat heute einen großartigen Valerio hingelegt. Er war echt toll. Ich hab euch von der Seite zugeschaut. Er hat dich an die Wand gespielt, weißt du das? Pff, läuft hier rum und erzählt dir aber bei der Stasi, weil er ein Telefon hat. Geht's noch? Ja, ist gut. Beruhig dich wieder. Ich hätt's nicht sagen sollen. Exakt. Ich bin betrunken. Küss mich. Was? Küssen. Einmal. So wie auf der Bühne, nur echt. Und ein wenig ausführlicher. Nein. Wirklich nicht? Sicher nicht. Feigling. Ihr seid alle solche Feiglinge, solche gottverdammten Feiglinge. 12. Juni 1991. Liebe Karin, heute sollte die zweite Vorstellung stattfinden. Beginn 20 Uhr, wieder komplett ausverkauft. Sie hat nicht stattgefunden. Jetzt, weit nach Mitternacht, zittrig immer noch. Aber von vorne. Als Paula um 7:30 noch nicht im Theater ist, kommt Hans in die Garderobe und fragt, ob jemand von uns was weiß. Aber niemand weiß was. Um 7:45 macht er sich auf den Weg zu ihrer Wohnung. Um 8 sind weder Paula noch Hans da. Der Intendant tritt vor den Vorhang und verliest dasselbe Protestschreiben wie gestern. Dann bittet er das Publikum um noch ein wenig Geduld. Es habe eine kleine Komplikation gegeben, sagt er. Und er müsse schauen, ob die mittlerweile behoben sei. Etwa zur selben Zeit klingelt an der Pforte das Telefon. Hans. Paula öffnete nicht, aber die Nachbarin, sie war am Vortag in der Premiere gewesen und Paula habe sie unmittelbar nach der Vorstellung gebeten, mit ihr nach Hause zu fahren. Sie haben in der Wohnung der Nachbarin noch Sekt getrunken, Gratulation und über die Zukunft gesprochen. Paula soll gesagt haben, sie sei eigentlich ganz froh, dass Schluss mit dem Theater ist. Gegen Mitternacht hat sie sich verabschiedet. Die Polizei hatte die Tür aufgebrochen. Als sie in die Wohnung kamen, war alles feinsäuberlich in Umzugskartons verpackt. Mindestens 100 Kartons. Paula lag auf dem Bett, das nur mit einem Laken bezogen war. Sie soll sehr friedlich ausgesehen. Dem Publikum? Dem Publikum wurde die Wahrheit verschwiegen. Es wurde von einem Unfall gesprochen. Wir kehrten in unsere Garderoben zurück, zogen unsere Kostüme aus. Da hatte ich dann ganz oft das Gefühl, sie hat das viel länger geplant, als es aussah. Es sah dann doch so aus, als wäre es so eine spontane Entscheidung. Aber es war natürlich auch zu einem Punkt, sie hatte die Premiere noch gespielt und eine tolle Premiere gespielt. Und das war es dann. Für sie offenbar. Sie wollte offenbar nicht in die Arbeitslosigkeit. Sie wusste auch, das war ja auch ganz viel Thema damals, die meisten wussten in dem Alter, sie kriegen nie wieder einen Job. Und ich habe mir manchmal vorgeworfen, in mir recherchiert, hätte ich das wissen können. Ja, aber warum bist du wütend? Ich bin's einfach. Wenn Leute einfach so abhauen, mich ärgert das. Ja, aber sie ist doch nicht einfach so abgehauen wie du. Als du gesagt hast, du weißt nicht, ob du zur Probe morgen kommst. Was? Du weißt schon. Och Mann, vielleicht bin ich auch nur wütend, weil ich... Vielleicht hätte ich es wissen müssen. Was? Oh Mann, scheiße. Ich war öfters bei ihr. Ich sollte es niemandem sagen, aber... Du warst bei ihr? Ja, in ihrer Wohnung. Ist das so schlimm? Nein. Sie hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Ich habe sie irgendwann gefragt nach einer Probe. Ich hatte die Idee, als wir hier in dieser Kaschemme saßen. Als sie uns alle so doof angeglotzt haben, erinnerst du dich? Natürlich. War wie eine Beichte. Sie war ein typisches DDR-Arbeiterkind. Die Mutter arbeitete in der Schraubenfabrik, der Vater war Alkoholiker. Mit 16 kam sie auf die Schauspielschule. Nicht, weil sie die Begabteste war, sondern weil sie Arbeiterkind gewesen ist. Und ehrgeizig. Wollte nach Berlin. Aber beim Vorsprechen im Deutschen Theater fiel sie durch. Und etwa eine Woche später, da bekam sie Besuch. Es gäbe eine Möglichkeit, ein Engagement am Gorki-Theater zu bekommen. Sie hat 10 Jahre lang Berichte geschrieben. Aber irgendwann wollte sie nicht mehr. Sie war müde. Als sie ihrem Führungsoffizier sagte Schluss, wurde sie ans Döbelner Theater versetzt. Tja, so war das. Was schaust du so? Nichts. Glaubst du, sie hat dir die Wahrheit erzählt? Wieso hätte sie lügen sollen? Weiß nicht. Hä? Vielleicht wollte sie dir einfach eine typische Ostgeschichte erzählen. Eine, von der sie dachte, du willst sie hören. Also, das ist doch Blödsinn. Wann fährst du nach Wien? Übermorgen. Ich habe dir das nur erzählt, weil wir uns vermutlich das letzte Mal sehen. Ja. Du denkst, Paula hat mir nicht... Nein. Scheiße, das ist alles irgendwie... Oh. Seit der Premiere ist eine Woche vergangen. Mein Vertrag, der ursprünglich ein Jahr lief, endet jetzt Mitte August. Aber ich habe hier nichts mehr zu tun. Keine Vorstellungen, keine Proben. Also habe ich die Möbel zurück in den Theaterfundus gebracht. Die Wohnung gekündigt. Bin ein letztes Mal auf das Plumpsklo. Wie groß sind Sie eigentlich? Ich habe mich verabschiedet. Das haben Sie mich schon mal gefragt. Und? Wie groß sind Sie? 1,89,5. Ich musste einfach lügen. Keine Ahnung warum. Ich habe mich einfach 2 Zentimeter kleiner gemacht. Hans nickte, dann drückte er mir stumm die Hand. Sven habe ich am Abend von Paulas Tod zum letzten Mal gesehen und es gab keinen Grund, nochmals zu dem Plattenbau zu pilgern. Ich bestellte ein Taxi und fuhr zum Bahnhof. 2 Stunden später erreichte ich Leipzig. Der Zug über Prag nach Wien hatte 1 Stunde Verspätung. Mit meinem Koffer saß ich auf dem Bahnsteig. Irgendwo hämmerten Presslufthammer. Ich stellte mir vor, wie ich dich in Wien bitte, alle Briefe, die ich dir geschrieben habe, zu vernichten. Irgendetwas in mir wollte die Zeit in Döbeln auslöschen. Als wäre es nie gewesen. Aber dann? Die Verspätung meines Zuges betrug mittlerweile 90 Minuten. Den Anschlusszug in Prag würde ich auf keinen Fall mehr erwischen. Ratlos schaute ich auf die Anzeigetafel. In 4 Minuten fährt der Zug zurück nach Döbeln. Zwei Stunden später ging ich wieder den ganzen Weg vom Bahnhof zu Fuß zurück in die Stadt. Auf der Brücke blieb ich stehen und sah ins Wasser. Ich stand da so lange, bis ich eine Ratte sah. Ich ging weiter bis zum Spielplatz auf der Wiese am Fluss. Ich setzte mich auf eine Schaukel und schwang vor und zurück. Hat Paula mir die Wahrheit erzählt? Oder Veronika? Mir? Oder Veronika? Mir? Oder Veronika? Plötzlich tauchen ein paar Glatzen auf. 5 Typen. Ein Mädchen, Springerstiefel, schwarze und blaue Bomberjacken, jünger als ich, kommen direkt auf mich zu. Jeder von ihnen lehnt sich an eine der 4 verrosteten Stangen. Das Mädchen stellt sich hinter mich. Als ich nach hinten schwinge, gibt sie mir einen Stoß in den Rücken. Nach vorne. Höher. 2 von denen erkenne ich wieder. Sie waren unter den Heilschreiern in der Disco. Nach dem 3. Stoß fängt mich das Mädchen ab. Keine Ahnung, was sie wollen. Einer fragt, ob ich Deutsch bin. Dass ich Österreicher bin. Dass sie hier keine Ausländer wollen. Dass Deutschland von den Kommunisten befreit wurde. Dass sie Deutschland jetzt auch von Ausländern und von Schwulen befreien. Ich beginne zu schwitzen. Kalter Angstschweiß. Ein anderer, dass auch Hitler Österreicher, aber der hat das Deutsche verinnerlicht. Ob ich das Deutsche verinnerlicht habe? Dass ich nicht weiß, was er meint. Ob ich bereit sei, für Deutschland zu sterben? Du musst bereit sein, für Deutschland zu sterben, ein anderer. Nein. Nein? Nein. Dann soll ich abhauen. Ich weiß nicht, ob ich hau ab. Das ist unser Revier. Feige Sau. Das Mädchen gibt mir einen Stoß. Ich springe vom Reifen, stolpere. Ich fange mich. Renne los. Sie halten mich nicht zurück. Aber ich höre noch was nachrufen. Ich laufe schneller. Häuser, Menschen. Im Obermarkt gibt es eine Telefonzelle. Münzen aus der Tasche. Meine Hände zittern. Brauche eine Weile, bis ich die Münzen in den Schlitz. Hallo? Ich bin's, Georg. Wo bist du? Na, wieso? Ich hab dich gesucht. In deinem Haus haben sie gesagt, du bist mit deinem Koffer weg. Ich bin wieder da. Döbeln. Hörspiel von Andreas Jungwirth. Ich weiß noch den Schluss. Es gab am Schluss so etwas, dass das Ganze nur ein Spiel war. Ich weiß nicht, ob Leon schickt die Leute nach Hause und sagt, das Ganze war nur ein Spiel. Er sagt es vermutlich zu den Hochzeitsgästen auf der Bühne, aber das weiß ich noch, das haben wir damals geöffnet in den Zuschauerraum hinein. Und sie soll am nächsten Tag wiederkommen. Und der ganze Spaß beginnt nochmal von vorne, der bei uns dann nicht nochmal von vorne begann, weil es einfach keine zweite Vorstellung gab. Es gab ja dann nur eine Aufführung. Ich habe es dann nur einmal gespielt auf der Bühne. Das ist echt verrückt, weil ich es mir so gewünscht habe. Oder ja eigentlich auch deshalb dorthin gekommen bin und dann gab es genau eine Aufführung. Ich habe es auch nie wieder gespielt, aber ich mag es immer noch sehr. Es spielten Georg Julian Leudl, Veronika Inka Löwendorf, Paula Ramona Kunze-Liebnow, Hans Udo Kroschwald, Sven Florian Lukas. Im Interview der Autor Andreas Jungwirth. Dramaturgie Steffen Moratz, Ton André Lühr, Schnitt Hans-Peter Runert, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Heike Tauch. Ich habe auch später oft gedacht, ob das eigentlich gut war und ich... Ich fürchte, es war nicht besonders gut. Ja, vielleicht war es auch gut. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es da gut oder da das Maximum, was möglich war. Ich habe es damals, glaube ich, gut gefunden. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2013.